irgendwo hat man Angst, dass immer mehr passiert und dass es sich immer mehr aufhitzt. Geil, Kenntnis, wegen der Widerstand.